Berlin, Hauptstadt, Schamweberstraße 29. Licht der City, aber draußen ist nicht clean. Zwei Namen, Josh und Josie, ein Fall aus Weihochtecht. Von L.A. nach hier, was ist wahr und was ist fake? Maschinengewehr, Feuer Tag für Tag, Nacht für Nacht. Vom Knast aus dirigiert, der Wahnsinn hat Macht. Luigi Althöfer, der Meister der Aktion. Die Realität verschwimmt, die Medien voll Illusion. Deepfakes, Lügen im Netz, die Welt ist manipuliert. Die Wahrheit versteckt, die Täter unmaskiert. Top Baseline Pop, Haus in Berlin. Die Nacht brennt, die Lichter gehen aus und gehen an. Top Bay, Haus in Berlin. CIA-Report ist es mehr, als man sehen kann. Ex-Präsident Gag, ein Anruf, ein Schrei. Das ist nicht einfach, das ist kein Spielerei. Wegent und Weinrich, die Hackerbrüder. Im Cyberspace-Krieg, sie schlagen immer wieder. Fiktion und Realität sind nicht mehr zu trennen. Die Alpha Centaurianer. Wie kann man sie erkennen? Luigi Althöfer, der Meister der Aktion. Die Realität verschwimmt, die Medien voll Illusion. Deepfakes, Lügen im Netz, die Welt ist manipuliert. Die Wahrheit versteckt, die Täter unmaskiert. CIA-Report, es ist mehr als man sehen kann. Beat wird minimaler, nur die Bassline und ein Vocoder-Effekt auf der Stimme. Huff, Raff, ein kalter Krieg in der Stadt. Wer kämpft hier gegen wen, wer hat was getan und wer hat ein Plan für die Flucht, Repatriierung zum Ziel. In diesem Spiel sind die Einsätze viel zu viel. Beat kommt voll zurück, energischer als zuvor. Die Nacht brennt, die Lichter gehen aus und gehen an. Die Nacht brennt, die Lichter gehen aus. Letztes Bass, Echo halt nach und verstummt.